Nur ein neues Denken und kreative Ideen können nach Ansicht von UN-Generalsekretär Kofi Annan verhindern, dass der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern in einen Krieg abgleitet. Annan reagierte damit auf die Ankündigung des israelischen Ministerpräsidenten Sharon, eine Pufferzone zwischen den Palästinensergebieten und Israel zu errichten. Ein Kommentar von Hans-Joachim Wiese. Um Ariel Sharons eigene Worte zu benutzen, seine gestrige Durchhalterede an die Nation war irrelevant. Sollte sich irgendein Bürger im Lande nach 17 Monaten Intifada moralische Aufrüstung von ihr erhofft haben, geschweige denn Hinweise auf eine Lösung des Konflikts mit den Palästinensern, so wurde er bitter enttäuscht. Stattdessen wiederholte Sharon sein sattsam bekanntes Mantra von dem Krieg, der Israel aufgezwungen worden sei und gegen den es sich nur verteidige und dass er keine Verhandlungen unter Feuer führen werde. Seit seinem Amtsantritt versucht der israelische Ministerpräsident nun, die Intifada mit Gewalt zu zerschlagen und wenn das nichts nützt, mit mehr Gewalt. Erreicht hat er damit nur mehr tote und verletzte Zivilisten als jemals zuvor in der Geschichte Israels. Nichts in seiner Rede deutet darauf hin, dass er sich von seiner schlichten Haltung verabschiedet hat. Im Gegenteil, wie um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, begannen kurz zuvor weitere Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen. Es gab einen einzigen neuen Gedanken in Sharons Rede, der allerdings bei genauem Hinsehen so neu doch nicht ist. Er will sogenannte Pufferzonen schaffen, um damit die Sicherheit der Israelis zu erhöhen. Wo genau diese Pufferzonen liegen und welches Aussehen sie haben sollen, sagte Sharon nicht. Die israelischen Medien gehen allerdings davon aus, dass sie sich grob an der sogenannten grünen Grenze orientieren werden, die Kern Israel vom Westjordanland trennt. Mit solch einer Sicherheitszone hat Israel schon einmal schlechte Erfahrungen gemacht und auch sie war unmittelbar mit dem Namen Ariel Sharon verbunden. 1982 war er als israelischer Verteidigungsminister für den Einmarsch in den Libanon verantwortlich. Wie das oberste israelische Gericht jetzt feststellte, ist die Behauptung zulässig, dass Sharon den damaligen israelischen Regierungschef Menachem Begin bewusst hinterging, als er seine Truppen bis nach Beirut marschieren ließ. Ausgemacht war nur ein 40 Kilometer tiefer Vorstoß. Der Libanonkrieg wurde für Israel zu einem moralischen Desaster. In den Lagern Sabra und Shatila ermordeten christliche Milizen unter den Augen der israelischen Truppen hunderte palästinensische Flüchtlinge. Auch dafür trägt Sharon dem Urteil einer offiziellen israelischen Untersuchungskommission zufolge indirekt die Verantwortung. Nach dem Abzug aus Beirut richteten die Israelis im Südlibanon eine sogenannte Sicherheitszone ein, aus der sie sich unter dem Druck der Hisbollah-Miliz 18 Jahre und hunderte Tote später zurückziehen mussten. Nun also eine neue Sicherheitszone und eine noch viel gefährlichere? Denn was passiert mit den jüdischen Siedlungen jenseits dieser Zone? Sharon hat in seiner Rede nichts von der Räumung auch nur einer einzigen Siedlung gesagt. Stattdessen redete er von einer Zwei-Phasen-Lösung und von Zwischenschritten. Von irgendwelchen Interimslösungen wollen die Palästinenser aber zu Recht nichts mehr wissen. Schließlich haben die Israelis bis heute noch nicht einmal den 1998 in den Y-Verhandlungen, an denen Sharon übrigens als Außenminister teilnahm, vereinbarten dritten Rückzug verwirklicht. Diese Rede war überflüssig und nichtssagend, weil Sharon weiterhin nicht bereit ist, die Wurzel des Übels zu beseitigen, nämlich die nun schon 35 Jahre währende Besatzung der Palästinensergebiete.